Flushing Meadow. Hörspiel aus Originaltönen von 1947 und fiktiven Monologen nach realen Lebensberichten. Von Daniel Zill Brecher. Versorg nicht jeden, jener seid sie für jeden. Als ihn sehr zu, es will nehmen, Erster Teil, Dienstag, 25. November 1947. Weil mir alle jeden kann Arzis Rüla weg. Amerika hat erklärt, sie macht die Welt bakan. Als England mis abgeben, die in das ganze Land. Wir tanzt in alle Gassen. In die Stimme ist Freilach, als England schraubt sich hinten auf dem neuen Judah-Meiner. Mr. Chairman, I wish to take this opportunity of explaining the vote that I'm about to cast. As the committee knows, the New Zealand delegation stands for partition. But as I've already explained to the committee, the New Zealand government entertain apprehensions, serious and grave apprehensions, as to the adequacy of the proposal in respect of enforcement and implementation. Vor 10 Jahren, als England uns diesen winzigen Küstenstreifen anbot, empfand ich es als eine persönliche Beleidigung. Unwürdig. Aber damals wurde die Grundlage gelegt für die Teilung, die Basis für den jüdischen Staat. Wir säßen heute nicht hier, wenn die Peel-Kommission 1900. Was verstehe ich von Palästina, habe ich den chilenischen Botschafter gefragt. Aber der meinte, wir brauchen einen Kämpfer. Santa Cruz und ich haben nämlich vor einem Jahr in der Vollversammlung für die Frankos gekämpft. Delegate of Syria. For the reason that Syria considered that the partition plan. Die christlichen Völker sind mit einem Judenkomplex behaftet, eine Obsession. Jesus Christus, Volk der Bibel, Adolf Hitler. Wenn mich jemand fragt, wo wohnen Sie eigentlich, frage ich zurück, haben Sie schon einmal von der zionistischen Heimstätte auf Koffern gehört? Nicht jeder von uns ist ein Weizmann und wohnt im Plaza. Als ich im April nach New York geschickt wurde, wusste ich nicht einmal, ob ich eine Woche bleiben werde, ein Monat, ein Jahr oder ein Jahrzehnt. Die amerikanische Presse ist gegen uns. Wir gelten hier als arrogant. Die Juden als aufgeschlossen, kompromissfähig, weil sie bereit sind, das Land mit uns zu teilen. Wir Araber sind uneinsichtig, weil wir unsere Heimat nicht freiwillig weggeben wollen. Well, gentlemen, we come to the vote. Do you want to make a statement? Delegate of Iraq. Mr. Chairman, I'm going to vote against the plan because my delegation believes it's a plan unjust, impractical, anti-charter and endangering to international peace. Meine Frau und ich warten jetzt 7 Monate auf unsere Ferien. Ich habe viel getan für Palästina in diesen 7 Monaten. Wahrscheinlich mehr, als ich hier für Guatemala tun konnte. Well, gentlemen, the question before you is the adoption by the ad hoc committee of the draft resolution and plan submitted to us by Subcommittee 1, as amended by this ad hoc committee, and as decided by you. Die Presse redet von der Teilung als einem salomonischen Urteil. Aber die Absicht von König Salomon war nicht, das Kind in 2 Teile zu teilen, sondern zu entscheiden, wer die wirkliche Mutter ist. Judentum ist für mich eine intime, persönliche Erfahrung. Als Kind litt ich Qualen, wenn ich über die Opferung von Isaak hörte oder über den Auszug aus Ägypten. Der Pharao war mein persönlicher Feind. Die Finsternis, die Frösche, die Fliegen, das hat er verdient. Nur die Tötung der Erstgeborenen ging mir etwas zu weit. Ich war damals schon ein Liberaler. Roll call has been asked for. And we shall call the on the adoption of this I shall with the names will be called alphabetically. Afghanistan. No. Afghanistan no. Argentina. Abstain. Argentina abstain. Australia. Die Araber besitzen 94% des Landes, die Juden 6. Die Juden machen ein Drittel der Bevölkerung aus. Die meisten sind erst vor kurzem eingewandert. Aber der Teilungsplan gibt ihnen 57%. Das ist keine Teilung, das ist Plünderung. Raub. Bielorussia. Yes. Bielorussia, yes. Kanada. Yes. Kanada, yes. Chile. Sí. Chile, yes. China. Abstention. China, abstention. Colombia. Abstention. Colombia, abstention. Costa Rica. Yes. Costa Rica, yes. Cuba. No. Cuba, no. Czechoslovakia. Zweiter Teil, April bis September 1947. An einem dunklen, windigen Februarmorgen 1947 versammelten wir uns im Kolonialministerium in London. Das Besprechungszimmer war feucht und kalt, weil es nicht genug Heizöl gab. Die Lampen flackerten und erloschen immer wieder wegen des rationierten Stroms, während wir den letzten Versuch unternahmen, uns mit der britischen Regierung über die Zukunft Palästinas und der jüdischen Einwanderung zu einigen. Auf der britischen Seite saßen Außenminister Ernest Bevin, Kolonialminister Creech Jones und Harold Bealey, der unter Zionisten wegen seiner pro-arabischen Haltung als eine Art Rasputin am Hofe von Bevin gilt. Die zionistische Seite war wie üblich mit großem Aufgebot erschienen. 11 Herren, darunter Ben-Gurion, Charette, Goldman und ich. Während sich die wortreichen Gespräche hinzogen, wurden Bevins Witze immer delikater. Als wieder einmal der Strom ausfiel und uns mitgeteilt wurde, dass im gesamten Ministerium die Lichter ausgegangen waren, rief er, außer bei den Israeliten, und brach in einen Anfall heiseren Gelächters aus, in das niemand einstimmte. Er tat sein Bestes, keinen Moment lang eine versöhnliche Stimmung aufkommen zu lassen. Bevin erklärte sich nicht befugt, der arabischen Bevölkerung eine Lösung aufzuzwingen. Er bezeichnete es wiederholt als unrichtig, dass bei einer Teilung 300.000 Araber unter jüdische Vorherrschaft geraten würden. Wäre es denn richtig, warf ich ein, dass 600.000 Juden unter arabische Herrschaft kämen? Wir haben jahrelang gegen das Mandat protestiert, gegen die Ansiedlung von Juden, die Schaffung einer jüdischen Heimstätte. Erst als es zu Ausschreitungen kam, hat sich die britische Regierung daran erinnert, dass sie auch die Rechte der ursprünglichen Bevölkerung zu schützen hat. 1939, nach 20 Jahren prozionistischer Politik, verkündete sie schließlich ihre Absicht, Palästina in die Unabhängigkeit zu entlassen und in der Zwischenzeit die jüdische Einwanderung zu beschränken. Seitdem bekämpfen die Zionisten die britische Politik mit einer Kampagne der Gewalt und des Terrors. Jüdische Terroristen haben im King David Hotel, dem Sitz der britischen Verwaltung in Jerusalem, eine Bombe gelegt und 91 Menschen getötet. Sie haben britische Offiziere entführt und erhängt. Sie haben Waffenlager überfallen. Sie haben arabische Häuser gesprengt. Sie haben Attentate auf arabische Märkte ausgeführt. Wir haben die Juden nicht eingeladen. Wir verlangen Unabhängigkeit. Das Zeitalter des Kolonialismus ist zu Ende. Die Stimmung hier unter den Arabern in Jerusalem ist gelassen. Seit einigen Wochen erleben wir hier in New York den ersten Machtkampf zwischen der UNO und den Großmächten, die das Weltparlament selbst vor einem Jahr gegründet haben. Zuerst hat die britische Regierung den UNO-Generalsekretär Lee gebeten, wegen Palästina eine Sondersitzung der Vollversammlung einzuberufen. Lee war dagegen. Er findet die Kosten zu hoch und eine Vollversammlung ohne gebührende Vorbereitung sinnlos. Lee schlug vor, Palästina auf die Tagesordnung der nächsten ordentlichen Sitzung im September zu setzen. So lange wollte die britische Regierung nicht warten. Daraufhin bot Lee an, eine Sonderkommission einzuberufen, die ihren Bericht im September vorlegen soll. Großbritannien will keine Kommission, die ihre Nase in die Angelegenheiten der britischen Verwaltung in Palästina steckt. Daraufhin mischen sich die USA ein und schlagen vor, sofort eine Vollversammlung einzuberufen, die nur so lange tagt, bis eine Untersuchungskommission benannt ist. 29 der 54 Mitgliedsländer haben diesem Kompromiss zugestimmt. Somit hat der Generalsekretär heute alle Mitglieder zur ersten Sondersitzung in der Geschichte der UNO am 28. April nach New York eingeladen. Da die UNO noch kein eigenes Gebäude hat, wird die Vollversammlung im Eisstadion von Flushing Meadow tagen. Meine erste Reaktion war, zu Foyles an der Charing Cross Road zu laufen und mir 6 Handbücher über die Geschäftsordnung der Vereinten Nationen zu kaufen. Seitdem sitzen wir nächtelang in unserem Londoner Büro herum und versuchen die Haltung der UN-Mitgliedsländer, der Großen und der Kleinen, einzuschätzen, die so unerwartet Einfluss auf unsere Zukunft haben werden. Dank meines Großeinkaufs konnte ich unter den gekränkten Blicken meiner Kollegen ganze Paragraphen der Satzung und der UN-Charta zum Besten geben, von denen keiner der Anwesenden je gehört hat. Wir erwarten, dass die Mehrheit der Mitgliedsländer keine Sympathien für die Wünsche unseres Volkes hat. Die Sowjetunion ist traditionell antizionistisch. Die katholischen Länder Lateinamerikas und Südeuropas stehen unter dem Einfluss des Vatikan, der gegen einen jüdischen Staat im Heiligen Land theologische Bedenken hat. Die Mitglieder des British Commonwealth werden sich nicht gegen ihr Mutterland wenden. Die arabischen Staaten haben 5 Sitze in der Vollversammlung, die islamischen weitere 5 und die Juden keine. Von den USA wissen wir nur, dass sie in eine Teilung einwilligen würden, wenn sich eine Mehrheit dafür abzeichnet. Die von Großbritannien geschaffene Situation ist für uns nicht günstig. Ignoranz ist der Fluch, der über unserer Sache liegt. Was wissen die Politiker der Welt über Palästina? Wer Recht hat und wer Unrecht? Wer der Aggressor ist und wer das Opfer? Der Durchschnittspolitiker hat eine vage Vorstellung. Ein territorialer Konflikt zwischen den Bewohnern, Juden und Araber, in einer ehemaligen türkischen Provinz, die seit 30 Jahren durch die Briten verwaltet wird. Es gibt Regierungen, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Das ist die Minderheit. Die Mehrheit der UNO-Mitgliedsländer hat keine Interessen im Nahen Osten. Es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als ihrem Gewissen zu folgen, dem internationalen Recht, der Moral, der öffentlichen Meinung. Diese Regierungen sind der systematischen, gut organisierten und meisterhaft ausgeführten Propaganda der Zionisten hilflos ausgeliefert. Ein norwegischer Freund erzählte vor kurzem, die Norweger wissen gar nichts über die Fragen und Probleme des Nahen Ostens. Sie kennen das jüdische Volk aus der Bibel und achten es. Das Schicksal der europäischen Juden unter Hitler hat sie zutiefst berührt. Die Norweger finden es in keiner Weise fragwürdig, dass die Araber in Palästina jetzt für die Verbrechen zahlen sollen, die Hitler begangen hat. Wir haben die Welt unter uns aufgeteilt, um noch vor Beginn der Sondersitzung die Unterstützung einiger Regierungen zu gewinnen. Aus verschiedenen Gründen und wegen meiner Französischkenntnisse wurde ich auf Frankreich und Belgien angesetzt. In Paris herrscht in diesen Wochen ein ständiges Kommen und Gehen von Regierungen. Und nur mit Hilfe eines zionistisch-sozialistischen Politikers gelang es mir, eine Audienz bei Premierminister Paul Ramadier zu bekommen. Als ich vorgelassen wurde, saß der spitzbärtige Ramadier wie eine gut gelaunte Ziege an einem Schreibtisch, den er erst vor einigen Tagen eingenommen hat und wahrscheinlich in wenigen Tagen wieder räumen wird. Er bot mir eine Zigarette an und danach Feuer. Er bearbeitete das Feuerzeug, aber der Funke kam nicht. Ich zog Streichhölzer aus der Tasche. Ramadier lachte und sagte, »Sehen Sie, das ist Frankreich. Nichts funktioniert. Monsieur Charmant, n'est-ce pas?« Für die Franzosen war es immer schon eine Genugtuung, die Briten in Schwierigkeiten zu sehen. Und diesmal können wir den Anlass liefern. Aber Frankreich ist wegen der Kolonien auch ein Staat mit vielen islamischen Untertanen. So blieb Ramadier in der Sache äußerst reserviert. In Brüssel traf ich auf Paul-Henri Spaak, Premier und Außenminister in einem. Außer ihm und mir war sonst niemand im Raum, aber er sprach mit so gewaltiger Stimme, als ob er in einem großen Saal vor einer riesigen Menge eine Ansprache hielt. Spaak sagte, »Teilung ist sicherlich die logische Schlussfolgerung. Wenn wir irgendeine Möglichkeit sehen, Ihre Sache zu unterstützen, werden wir es tun.« Viele meiner Kollegen begrüßen diese Äußerung als eine erste sichere Zusage. Ich aber kenne die kleinen Notausgänge, die Politiker sich in ihren Äußerungen lassen. Dass Spaak sich auf die Logik der Teilung Palästinas beruft, bedeutet noch nicht, dass er dafür ist. Logik ist schließlich nicht alles. Für mich begann die Sache in der Abgeordnetenkantine. Pedro, mein Kollege aus Venezuela, sagte zu mir, Granados, Sie sollten Mitglied im Untersuchungsausschuss werden. Wir brauchen da einen Kämpfer. Santa Cruz, der chilenische Botschafter, hob gleich sein Glas und rief, Granados, wir schicken Sie nach Palästina. Was weiß ich von Palästina? Meine Frau und ich hatten eigentlich eine Reise geplant. Doch dann wurde ich nach New York gerufen für diese Sondersitzung. Ich sagte noch zu ihr, das dauert nicht lang. In ein paar Wochen bin ich wieder zu Hause. Und dann wurde Guatemala und damit ich für den Ausschuss vorgeschlagen. Und jetzt warten wir, meine Frau und ich, schon einen Monat auf unseren Urlaub. Am Donnerstagmorgen klingelte das Telefon in meinem Zimmer. Ein Mann mit stotternder Fistelstimme fragte mich, ob ich am Abend mit ihm im Hotel essen wolle. Der Anrufer schien so ungeduldig, dass ich beinahe vergaß, ihn nach seinem Namen zu fragen. Es war Sir Abdurrahman, der Vertreter Indiens in unserer Kommission. Sir Abdur stellte sich als ein rundlicher, leicht entflammbarer Gentleman heraus, der weder raucht noch trinkt und in Lahore Richter am obersten Gerichtshof ist. Er kam gerade aus Bombay und hatte bei einem Zwischenaufenthalt in London eine unangenehme Erfahrung gemacht. Die britische Regierung war von seinem Kommen offenbar nicht unterrichtet. Er erschien am Flughafen, ohne Visum, sich auf seinen diplomatischen Status verlassend, der ihm als Mitglied eines UNO-Organs zukommt. Die Londoner Behörden zeigten sich dadurch nicht beeindruckt. 3 Tage lang, während er in London auf seinen Weiterflug nach New York wartete, stand er in seinem Hotelzimmer unter Hausarrest. Während Sir Abdur über diese Erniedrigung berichtete, begann er vor Wut zu schäumen. »Die Engländer haben mich wie einen gefährlichen Eingeborenen behandelt.« Er stotterte jetzt noch stärker und platzte mit einem Ärgernis nach dem anderen heraus. Das für unsere Kommission zuständige UNO-Büro sei völlig unvorbereitet und ich das einzige Mitglied, das er ausfindig machen konnte. Nichts sei arrangiert für unsere schwierige Aufgabe. In den letzten Tagen haben wir die 11 Mitglieder der Kommission studiert, denen die UNO die Entscheidung über unser Schicksal übertragen hat. Keiner der Regierungen hat ihre besten Vertreter geschickt. Alle 11 scheinen reich an Erfahrung und Fachwissen zu sein, aber arm an Einbildungskraft. Ich bezweifle, ob sie ihrer Aufgabe gewachsen sind. Wir haben die Kommission in 4 Gruppen geteilt. In der ersten Gruppe befinden sich der Inder Abdurrahman und der Perser Nasrullah Intezam. Als Moslems werden sie für uns stimmen. Die 2. Gruppe besteht aus 3 Mitgliedern, auf die wir wahrscheinlich rechnen können. Der schwedische Richter Emil Sandström, ein protestantischer Humanist alter Schule, der das augenscheinliche Unrecht leiten wird, das uns angetan werden soll. John Hood aus Australien und Evan Rand aus Kanada, beide Vertreter pro-britischer Regierungen. In Gruppe 3 befinden sich die Vertreter der Länder, deren Haltung nicht feststeht. Jugoslawien, die Tschechoslowakei und die Niederlande. Gruppe 4 besteht aus den 3 Lateinamerikanern, die höchstwahrscheinlich für einen jüdischen Staat stimmen werden. Von den 11 haben wir also 3 gegen uns, 5 wahrscheinlich für uns und 3, deren Sympathie wir gewinnen müssen. In einer Woche werden wir nach Jerusalem fliegen und einen Monat lang die Probleme vor Ort studieren. Davor werden wir die Argumente beider Seiten hören und dann entscheiden, ob wir in die jüdischen Flüchtlingslager in der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland fahren. Zuallererst jedoch wird die Kommission ihren Vorsitzenden wählen. Am Dienstag haben meine lateinamerikanischen Kollegen mich für dieses Amt vorgeschlagen. Der tschechoslowakische Delegierte unterstützt diese Initiative. Er sagte mir, sie vertreten ein neutrales Land, das am weitesten von Palästina entfernt ist und deshalb am wenigsten unter dem Einfluss der Mandatsmacht steht. Ich hatte eine Unterredung mit Sir Abdurrahman, dem indischen Richter. Er ist entwaffnend ehrlich in seiner pro-arabischen Haltung. Dabei ist er 100% englischer Gentleman, dem Akzent und den Manieren nach sogar 120. Wir sprachen über die Deutschlandreise. Ich versuchte ihm zu erklären, dass die Zukunft der in den Lagern wartenden Überlebenden der KZs untrennbar mit der Zukunft Palästinas verbunden ist. Er schaute mich nur grimmig an und fragte, ob wir auch einen Kandidaten für den Vorsitz vorschlagen möchten. Es gehen Gerüchte, dass die USA und die UdSSR Richter Sandström als Vorsitzenden haben wollen. Die Abstimmung über meine Kandidatur zum Vorsitzenden sollte am Mittwoch um 15 Uhr stattfinden. Um 14 Uhr kam mein Assistent und fragte, wissen Sie, dass gerade ein Lunch stattfindet mit Dr. Ho? Dr. Ho ist der Vertreter des Generalsekretärs in unserer Kommission. Alle waren eingeladen, außerdem Vertreter der Tschechoslowakei, meine lateinamerikanischen Kollegen und mir. Richter Sandström soll seiner pro-britischen Gesinnung wiederholt deutlich Ausdruck gegeben haben. Guatemala hingegen gilt als antibritisch. Das Land hat einen territorialen Konflikt mit Großbritannien über Belize. Als wir um 3:15 den Sitzungssaal betraten, berichtete mir mein tschechoslowakischer Freund, dass Dr. Ho ihm heute Morgen gebeten habe, für Richter Sandström zu stimmen. Sobald wir saßen, bat Dr. Ho um Vorschläge. Der Vertreter Uruguays stand auf. Ich nominiere als Vorsitzenden unseres Komitees den Botschafter Guatemalas, Jorge García Granados. Der Vertreter der Tschechoslowakei unterstützte die Nominierung. Es folgte ein langes Schweigen. Dr. Ho rutschte verlegen auf seinem Stuhl herum und warf den anderen Mitgliedern ermunternde Blicke zu. Aber niemand schien den Mut zu haben, das auszuführen, was offenbar im Geheimen während des Mittagessens beschlossen worden war. Schließlich ergriff Ho das Wort. Da kein anderer Kandidat vorgetragen wurde, werde ich den Delegierten Guatemalas als gewählt erklären. In diesem Augenblick erhob sich Rent aus Kanada, beugte sich über den Tisch und flüsterte seinem australischen Kollegen etwas ins Ohr. Dr. Ho hatte den Hammer schon gehoben und wollte ihn gerade fallen lassen, als Rent aufstand und erklärte, ich nominiere Richter Sandström. Unsere Kommission braucht als Vorsitzenden einen erfahrenen Juristen. Der iranische Delegierte unterstützte den Vorschlag sofort. Sandström wurde gewählt. Dieser Vorgang lässt Böses ahnen über den Grad der Unabhängigkeit, der uns von gewissen Mächten zugestanden wird. Nach der Wahl von Richter Sandström hörte ich folgende Geschichte. Sandström befand sich in Stockholm, als seine Regierung ihn als Mitglied der Untersuchungskommission benannte. Ihm wurde an Ort und Stelle mitgeteilt, dass er als Vorsitzender fungieren werde und er direkt nach Jerusalem fliegen könne. Kurz vor seinem Abflug kam ein Telegramm aus New York. Ein hoher UNO-Beamter bat Sandström, sofort nach New York zu kommen, um seiner Wahl persönlich beizuwohnen. Ein anderer Kandidat sei überraschend aufgetaucht. Für uns kann das alles nur von Vorteil sein. García Granados und alle, die seine Kandidatur unterstützt haben, sind natürlich durch diese undemokratische Prozedur vor den Kopf gestoßen und werden wissen, bei wem sie sich dafür zu bedanken haben. Wir werden unsere Rede morgen dazu benutzen, über die Geschichte unseres Landes zu sprechen. Nirgendwo hat die zionistische Propaganda so viel Unheil angerichtet wie in dem Bild, das in den christlichen Ländern von Palästina vorherrscht. Die meisten Menschen in Europa und Amerika glauben, dass Palästina das Land der Bibel ist und damit das Land der Juden. Die Hauptpunkte unserer Rede werden folglich sein: arabischer Charakter Palästinas durch die Jahrtausende hindurch, Juden ein Volk von vielen, die dort gelebt haben. Palästina seit 2000 Jahren ein ausschließlich arabisches Land. Zuerst hörten wir heute die Rede des Vertreters der jüdischen Agentur für Palästina, Abba Hillel Silver. Nach einem langen Ausflug in die Geschichte der Juden und ihrer kontinuierlichen Verbindung mit dem Land der Bibel befasste er sich mit den rechtlichen Ansprüchen, die von den Zionisten auf Palästina erhoben werden. Er sprach über die Balfour-Erklärung, der ersten völkerrechtlichen Anerkennung jüdischer Rechte in Palästina, die sich in den Bestimmungen des Mandats wiederfindet, das Großbritannien 1922 vom Völkerbund erhalten hat. Demnach ist die Mandatsmacht verpflichtet, eine jüdische Heimstätte in Palästina zu schaffen. Am Schluss forderte er uns auf, das schreckliche menschliche Elend der Überlebenden der Nazi-Verbrechen in den Lagern in Deutschland mit eigenen Augen zu sehen. Dann sagte er, diese Menschen erbitten das Brot der Hoffnung und Erlösung, aber bekommen die Steine der Debatten und Untersuchungskommissionen. Danach erschien der Vertreter des höheren arabischen Komitees, Henry Katan, ein Jerusalemer Anwalt. Er sprach ruhig und besonnen über die historische Entwicklung seines Heimatlandes. Seiner Meinung nach versuchen die Zionisten, die arabische Geschichte Palästinas zu verleugnen, besonders in jenen langen Perioden, in denen keine nennenswerte jüdische Präsenz bestand. Der historische Anspruch der Juden auf Palästina sei, historisch gesprochen, eigentlich eine romantische Fiktion. Der politische Zionismus ist vor weniger als 50 Jahren als Reaktion auf die Verfolgung von Juden in Osteuropa entstanden. Ein Judenstaat sollte Abhilfe leisten in Argentinien, Ostafrika oder in Palästina. Zu diesem Zeitpunkt war Palästina noch Teil des Osmanischen Reiches. 1837 lebten in Palästina 8000 Juden. 1880 20.000. Weniger als 5% der Bevölkerung. Der Wendepunkt in der Geschichte des Landes kam 1917, als britische Truppen der türkischen Herrschaft ein Ende bereiteten und der britische Außenminister Arthur James Balfour einem anderen Briten, Lord Rothschild, einen Brief schrieb. Dieser Brief, der unter der Bezeichnung Balfour-Erklärung bekannt wurde, ist die Wurzel und der eigentliche Grund all unseres Übels. In den Worten des jüdischen Autors Arthur Koestler bestand die Balfour-Erklärung darin, dass eine Nation einer zweiten das Land einer dritten feierlich zusprach. Die Balfour-Erklärung ist rechtlich hinfällig, moralisch beschämend und in politischer Hinsicht ein Unglück, eine Tragödie. Sie hat demografische Realitäten geschaffen, die das Antlitz Palästinas völlig verändert haben. In weniger als 30 Jahren hat sich die jüdische Bevölkerung verzehnfacht. Über 600.000 Juden wurden ins Land gelassen. Ihre landwirtschaftlichen Siedlungen verdrängen die arabischen Bauern von ihrem angestammten Land. Ihre Industrie erstickt die unsere im Keim. In weniger als 30 Jahren hat es das britische Mandat geschafft, aus einem in historischer, kultureller und demografischer Hinsicht rein arabischen Land gegen den Willen der Bevölkerung ein jüdisch-arabisches Mischgebiet zu machen. Catan wiederholte einige Male, dass historische Ansprüche völlig untauglich seien als Grundsatz für die Lösung nationaler Konflikte. Die Weltkarte müsste neu gezeichnet werden, wenn aus der vorübergehenden Anwesenheit eines Volksstammes sich nach über 2000 Jahren das Recht einer Neuansiedlung und eines Staates herleiten ließe. Dann wendete er sich den Displaced Persons im besetzten Deutschland zu. Die Palästina-Frage hat mit der Frage der jüdischen Flüchtlinge in Europa nichts zu tun. Diese Flüchtlinge sind das Problem aller Länder, nicht nur das Palästinas. Das höhere arabische Komitee fordert, dass die jüdische Einwanderung nach Palästina zum sofortigen und völligen Stillstand gebracht wird, die sogenannte legale und die sogenannte illegale. Denn in den Augen der arabischen Bevölkerung Palästinas ist jede jüdische Einwanderung illegal. Nach diesen eindrucksvollen Reden fiel es uns nicht leicht, die Reise der Kommission in die DP-Lager in Deutschland zu beschließen. Es wurde schnell deutlich, dass eine Entscheidung für die Reise sofort als pro-jüdischer Schritt gewertet werden würde, eine Entscheidung dagegen als Sieg der arabischen Seite. Sir Abdur und Nasrallah Entezam lehnten eine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt so entschieden ab, dass wir beschlossen, diese heikle Frage erst im Laufe unseres Palästina-Aufenthalts erneut zu behandeln. Die Zionisten und das arabische Komitee wurden offiziell aufgefordert, Verbindungsoffiziere zu benennen, die den reisenden Untersuchungsausschuss, die UN-Sonderkommission für Palästina, wie sie jetzt heißt, begleiten sollen. Unsere Seite hat das jüngste Mitglied der Delegation dazu auserkoren. Vermutlich, weil ich mich am schnellsten von den gesundheitlichen Schäden dieser strapaziösen Tour erholen werde. Meinem Gegenspieler aus Jerusalem werden diese Strapazen erspart bleiben. Das höhere arabische Komitee hat beschlossen, alle weiteren Verhandlungen der Kommission zu boykottieren. Wir werden als uneinsichtig, unversöhnlich und arrogant kritisiert, während die Juden als aufgeschlossen und kompromissbereit gelobt werden. Es ist leicht, Kompromisse zu schließen über etwas, was einem nicht gehört. Ein neutraler Beobachter sagte, als er von unserer Boykottentscheidung hörte, die Zionisten erscheinen allen als großzügig in ihrer Bereitschaft, das Land mit den Arabern zu teilen. Die Araber, indem sie darauf bestehen, alles zu behalten, erscheinen unfair. Dieser Eindruck ist völlig ungerecht, ja böswillig. Aber für die, die ihn schaffen oder verbreiten, ist es ein genialer Schachzug, der sich noch als entscheidend herausstellen kann. Versorgt nicht jeden, ihnen seid sie für jeden. Als ihn sehr zu, es will nehmen an Eck, als Gott wird geben, oi will mir der Leben, weil mir alle jeden kann Arzis Rula weg. Amerika hat erklärt, sie macht die Welt bakan, als England mis obgeben, die in das ganze Land. Tanzt in alle Gassen, bei ihnen die Stimme ist freilach, als England schraubt sich hinter auf dem neuen Jungen. أقسم بالبرق وبالرعد النابل من صدر الشهداء نحن Kaum 10 Minuten nach unserer Landung in London wurde mir klar, dass ich Sir Abdurs Warnungen während unseres ersten Abendessens ernster hätte nehmen sollen. Offenbar ist weder die Existenz der Vereinten Nationen noch unsere Kommission in London bekannt. Die Hälfte der Mitglieder ist direkt nach Palästina geflogen. Wir hingegen stehen mit unseren Koffern auf der Straße und haben kein Hotel. Vielleicht nehmen wir uns selbst zu ernst und überschätzen das Prestige einer UN-Kommission. Möglich, dass wir durch die täglichen Berichte in der amerikanischen Presse verwöhnt sind und uns zu viel einbilden auf unsere weltgeschichtliche Bedeutung. Wir unterhielten uns so gut es ging in der antiken York, die uns von der UNO zur Verfügung gestellt wurde. Der lange Flug von New York nach Jerusalem gab mir die erste Gelegenheit, mit den Mitgliedern in ein privates Gespräch zu kommen. Trotz des ungeheuren Lärms verstand ich, wie wenig meine Gesprächspartner von jüdischer Geschichte oder der Palästina-Frage wissen. Alle scheinen nervös auf dieser Reise in ein unbekanntes Terrain. und bedrückt durch die Verantwortung, die auf ihren Schultern liegt. Endlich erschien ein Auto und fuhr uns zum Piccadilly Circus. Dort wurden wir für ein Hotel ausgeladen, das selbst in New York als fünftklassig gelten würde. Das Gebäude machte den Eindruck, als ob es erst gestern von deutschen Flugzeugen bombardiert worden sei. Mein sonst so sanfter Kollege John Hood, hoher Beamter im australischen Außenministerium, drehte sich auf der Stelle um und marschierte zurück zum Wagen. Unser offizieller Begleiter protestierte: Dieses Hotel, Sir, ist Ihnen von der britischen Regierung zugewiesen worden. Zum Teufel mit der britischen Regierung, gab er zurück und setzte sich ins Auto. Dr. Blom aus Holland rief einen Londoner Freund an und verschwand. So setzten sich nach und nach die Mitglieder ab, bis nur Sir Abdur, mein jugoslawischer Kollege Simic und ich im Hotel zurückblieben. Sir Abdur war inzwischen dunkelrot angelaufen. Er saß auf dem einzigen Stuhl in seinem Zimmer, einem Mittelding zwischen einer Gefängniszelle und einer Fahrstuhlkabine, und rief mir stotternd durch die offene Tür zu: kommen Sie herein und schauen Sie, was die mir gegeben haben. Simic wanderte durch die Korridore und rief: Wie kann man hier Gäste empfangen? Sir Abdur und er telefonierten schließlich mit ihren Botschaften und ließen sich abholen. In meinen Augen ist unsere Aufnahme hier weder Zufall noch ein Versehen. Die britische Regierung, die Regierung, die die Vereinten Nationen angerufen hat und direkt für die Schaffung unserer Kommission verantwortlich ist, scheint uns weder diplomatischen noch internationalen Status zuzuerkennen. Das ist eine Warnung. Ein Hinweis darauf, dass die britische Regierung weder unsere Tätigkeit noch unsere Schlussfolgerungen ohne weiteres respektieren wird. Die Kommission und ihr Tross werden durch das Land gefahren wie eine Touristengruppe, die eine erschöpfende Besichtigungstour enzyklopädischen Umfangs gebucht hat. Die für die Planung verantwortlichen Briten machen sich offenbar am meisten über die Ausgewogenheit Sorgen. Jede Minute ist gerecht verteilt. An einem Tag sehen wir ein arabisches Dorf, dann eine jüdische Siedlung, am nächsten eine arabische Fabrik, dann eine jüdische Schule. Dieses Gleichgewicht wird so strikt hantiert, dass mich Sir Abdurrahman gestern im Kibbuz Degania fragte, ob wir auch einen arabischen Kibbuz zu sehen bekämen. Auf dem Platz vor dem Rathaus hingen Transparente mit Willkommen in Englisch und Hebräisch. An einer Telefonleitung schwang recht grotesk ein weißes Tischtuch mit der Aufschrift: Palästina ist unser, raus mit den Briten. Drinnen hielt der Bürgermeister von Tel Aviv eine Ansprache. Tel Aviv wurde von Einwanderern gebaut. Die Einwanderer von heute, rief er uns zu, die Überlebenden von Auschwitz und Bergen-Belsen wollen heute auch dabei sein, bei dieser großen Aufgabe, unser eigenes Land zu schaffen. Dann kamen Mädchen mit bunten Stirnbändern herein und brachten uns Limonade. Vor dem Rathaus wartete eine große Menschenmenge. Sobald wir herauskamen, begannen sie zu singen. Tausende Männer, Frauen und Kinder standen stramm und sangen ein Lied. Ich musste daran denken, welche ungeheuren Folgen der Beschluss unserer Kommission für diese Menschen haben wird. Endlich gute Nachrichten aus Kairo. Die arabischen Länder werden von heute an unsere Interessen bei der UNO wahrnehmen. Unsere Aufgabe hier als Vertreter des höheren arabischen Komitees, offiziell für die arabische Bevölkerung zu sprechen, ist damit praktisch beendet. Einige arabische Delegierte bedauern dies. Was verbindet ein Verbindungsoffizier? Er fährt mit der Untersuchungskommission im Land herum und versucht zwischen den Problemen, die von den 11 Herren hier wahrgenommen werden, und der Lösung, die wir für sie anstreben, eine leicht begreifbare Verbindung zu schaffen. Die Untersuchungskommission wird den Sommer über im Völkerbundpalast in Genf tagen, um ihren Bericht für die Vollversammlung abzufassen. In einigen Tagen werden auch wir in die Schweiz reisen. Dort können wir persönlich in inoffizieller Manier unsere Ansichten noch einmal darlegen, ohne gegen den Boykott zu verstoßen. Auf dem Foto in der Palestine Post sitze ich hinter Ben-Gurion in tiefer Konzentration. Seine Rede vor der Kommission am letzten Tag der Rundreise war äußerst wirkungsvoll. Mein Gesichtsausdruck allerdings ist nicht seiner Rede zuzuschreiben, sondern dem Blinddarm meiner Frau, der gestern hier im Krankenhaus entfernt wurde. Wir haben schöne Aeroplanen, jiddisch Militär, Keulen, Bixen in Harmatten, in Maschinengewehr. Bedarf zu kämpfen, stark zu kämpfen. Euer als der Arbeiter soll nicht laden, neu. Mehr Tour mit Schweigen, nur Haken schaben. Euer Wetter erst kriegen, wir kriegen ein Stück. Jeder von uns hat ein Büro im Völkerbundpalast bekommen mit Aussicht auf den See. Aber keiner von uns weiß, wie es weitergehen soll. Die meisten von uns repräsentieren Regierungen, die sich noch nicht festgelegt haben. Deshalb haben wir bis heute vermieden, uns in Gespräche über die Substanz unserer Aufgabe einzulassen. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Schleier zu lüften. Sir Abdu hat vorgeschlagen, dass wir uns zusammensetzen und unsere Karten auf den Tisch legen. Mein Kollege Horowitz und ich haben begonnen, fieberhaft an unserem Genfer Auftrag zu arbeiten. Da wir nicht zu den Sitzungen der Kommission zugelassen sind, die Herren wollen sich nicht in die Karten sehen lassen, haben wir den Schauplatz unserer Verbindungsaktivitäten in jene exzellenten Restaurants verlagert, für die Genf so gerühmt wird. Sandström legte uns zuerst die Frage vor, ob das britische Mandat fortgesetzt werden soll. Wir mussten nun offen unsere persönliche Meinung kundtun, ohne jedoch unsere Regierung festzulegen. Einer nach dem anderen erklärte, dass die britische Regierung gescheitert sei, das Mandat seinen Zweck nicht erfüllt habe und Palästina in die Unabhängigkeit entlassen werden müsse. Wir waren alle überrascht über diese unerwartete Einstimmigkeit. Die folgende Frage lautete logischerweise, wie soll ein unabhängiges Palästina aussehen? Sandström fragte, wer ist für den Einheitsstaat unter jüdischer oder arabischer Souveränität? Rand aus Kanada antwortete als erster, Palästina als arabischer Staat würde die internationalen Zusagen verletzen, die den Juden durch den Völkerbund im Mandat gemacht wurden. Das gleiche gelte für die Araber, deren Rechte in einem jüdischen Staat negiert würden. Unsere beiden Moslems, Sir Abdur und Entesam, bestritten die Gleichwertigkeit der Ansprüche. Die Araber seien die natürlichen Besitzer des Landes. Die Zusagen gegenüber den Juden seien fragwürdig, unter fragwürdigen Umständen gemacht und von der arabischen Bevölkerung nie akzeptiert worden. Jüdische Souveränität über Palästina käme nicht in Frage. Sir Abdur räumte ein, dass wir die Realitäten in Palästina nicht ignorieren könnten und eine vernünftige Lösung für die Gruppen suchen sollten, die jetzt de facto dort leben. Entesam blieb bei seinem grundsätzlichen Standpunkt. Die arabischen Rechte bedurften keiner internationalen Genehmigung, aber ein unabhängiges arabisches Palästina mit einer großen jüdischen Minderheit werde zu viele Probleme mit sich bringen. Auch in dieser Frage sind wir uns einig, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Ein Staat unter der alleinigen Herrschaft der einen oder der anderen Gruppe ist nicht vertretbar. Mit jedem Sitzungstag durchleben wir die Gezeiten der internationalen Politik. Die Flut der Hoffnung und die Ebbe der Verzweiflung. Alles scheint möglich. Ein schwächlicher Kompromiss, eine totale Niederlage, ein Wunder. Die 11 Regierungen und ihre Abgesandten stehen offenbar unter starkem Druck. Unseren Informationen zufolge hat die Kommission gleich damit begonnen, Kompromisse zu suchen. Die Grundsätze des Völkerrechts, ja der Gerechtigkeit selbst, sind der Kommission offenbar im Wege. Ein Dieb schleicht sich in ein Haus und bedroht die Besitzer. Draußen steht die Polizei und schaut zu. Warum greift ihr nicht ein? Fragen die Besitzer. Wir könnten dabei zu Schaden kommen, antwortet die Polizei. Was also sollen wir tun? Fragen die Besitzer. Schließt einen Kompromiss, antwortet die Polizei. Gebt dem Dieb die Hälfte. Wie die Sache auch immer ausgeht, ich erlebe die aufregendsten Wochen meines Lebens. 18 Stunden am Tag befinden wir uns, Horowitz und ich, in einer intellektuellen Abnutzungsschlacht in den Restaurants, Cafés und Hotelzimmern. Wir warnen vor einer Fortsetzung des Mandats, preisen die Vorteile der Teilung, verbürgen uns für die Lebensfähigkeit eines jüdischen Staates, mahnen zu tatkräftigen Entschlüssen und berufen uns auf den Humanismus, die Geschichte, auf Gott und die UN-Karte. Wir setzen uns an jeden Tisch, zu dem wir mit Charme, List oder Ausdauer Zugang bekommen. Selbst beim Frühstück kann ich mich kaum davor zurückhalten, den Kellner beim Ärmel zu packen, um ihm noch einige Argumente mit auf den Weg zu geben. Der nächste logische Schritt ist die Frage, welche Chancen hat ein binationaler Staat? Mein jugoslawischer Kollege sieht in einem binationalen Staat von Juden und Arabern die ideale Lösung. Rand hält das für undurchführbar. Entesam stimmt ihm zwar zu, glaubt aber, dass die Völkergemeinschaft die Streitenden dazu zwingen muss, sich in einem gemeinsamen Staat allmählich an ein friedliches Zusammenleben zu gewöhnen. Blom aus Holland findet das äußerst künstlich. Er habe noch keinen Araber getroffen, der daran glaube. Sir Abdur will nicht anerkennen, dass Palästina zwei Nationen umfasst. Judentum sei eine Religion. Meinen Kollegen aus Uruguay stört an der binationalen Lösung, dass sie beiden Seiten aufgezwungen werden müsste. Er hält eine vorübergehende Teilung des Landes für denkbar und einen gemeinsamen Staat in der Zukunft. Dann stimmten wir ab. Außer unseren Kollegen aus dem Iran, aus Indien und Jugoslawien sind wir alle gegen ein binationales Gebilde. Damit ist auch diese Lösungsmöglichkeit eliminiert. Was bleibt, ist die Teilung. Wir haben ein Treffen mit dem Wortführer der Zionisten in der Kommission, dem Herrn Granados aus Guatemala, zustande gebracht. Auch wenn wir ihn nicht von der moralischen Perversion einer Teilung überzeugen können, wollen wir doch wissen, mit welchen Argumenten er unsere Heimat an die Juden verschenken will. Ich gebe zu, dass die Existenz eines hebräischen Königreichs im Altertum allein noch nicht das Recht dazu verleiht, einen neuen jüdischen Staat in Palästina zu gründen. Aber die historische Bindung der Juden an das Land ist nicht zu leugnen. Die historischen Rechte der Araber erscheinen mir keineswegs stärker. Das Land wurde nacheinander von Kanaanäern, Juden, Babyloniern, Persern, Griechen, Römern, Byzantinern, Omarjaden, Seldschuken, Kreuzfahrern, Jesubiten, den Türken und schließlich von den Briten beherrscht. Die unabhängige Herrschaft der Juden hat 2,5 Jahrhunderte gedauert. Die Herrschaft der Christen 4 Jahrhunderte, die der Moslems 12. Die Juden wurden vor 2000 Jahren von den Römern verjagt. Palästina ist kein jüdisches Land. Ein unabhängiger arabischer Staat hat in Palästina nie existiert. Zuletzt stand das Land unter der Herrschaft der Türken. Die Türkei hat ihre Rechte nach dem Ersten Weltkrieg an die Siegermächte übertragen, die wiederum in Ausübung ihrer Rechte die Zukunft der osmanischen Provinzen unter die Verantwortung des Völkerbundes stellte, der in Ausübung seiner Rechte das Mandat geschaffen hat. Nach der Abtrennung vom türkischen Reich wurde Palästina ein Staat wie alle anderen Länder des ehemaligen Reiches. Ein Staat, dessen Selbstbestimmungsrecht zwar vorübergehend eingeschränkt ist durch den Völkerbund, aber nicht aufgehoben. Über die Verhängung des Mandats wurde die Bevölkerung nicht konsultiert. Im Mandatsvertrag wird nur von den Juden gesprochen. Der Rest, 92% der Bevölkerung, wird lediglich als nichtjüdische Bevölkerungsteile erwähnt. Das Mandat des Völkerbundes ist ungültig. Alle ehemaligen türkischen Besitzungen wurden von den Siegern verteilt, ohne dass die Bewohner befragt wurden. Internationale Konferenzen traten zusammen und haben an Ort und Stelle über die Zukunft dieser Gebiete beschlossen. Das höhere arabische Komitee beruft sich auf ein Prinzip, das bisher nicht angewendet wurde und jetzt nicht allein und ausschließlich auf Palästina Anwendung finden kann. 30 Jahre britisches Mandat haben das Land an den Rand des Bürgerkrieges gebracht und die Zukunft der gesamten Region belastet. Ein friedliches Zusammenleben ist nur möglich, wenn die Welt die maßlosen, ungerechtfertigten jüdischen Ansprüche in die Schranken weist. Solange die Zionisten ermutigt und unterstützt werden, solange es Mächte gibt, die den Albtraum von einem jüdischen Staat fördern, wird unser Land keinen Frieden haben. Die rechtlichen Ansprüche der Juden sind stärker. Aber niemand kann die Tatsache ignorieren, dass Palästina ein arabisches Land ist, seit dem Altertum von Arabern bewohnt wird und durch arabische Kultur geprägt ist. Diese Komplexität lässt mich und viele meiner Kollegen ratlos. Meiner Ansicht nach gibt es keine andere Lösung als einen Kompromiss. Das Land muss geteilt werden. Entweder in zwei unabhängige Staaten oder, wenn sich die Parteien darauf einigen können, in zwei Bundesstaaten innerhalb einer Föderation. Ich werde für eine völlige Teilung stimmen. Zeichen sprechen dafür, dass die Kommission in Genf auf einen Kompromiss zusteuert. Wir rechnen im schlimmsten Fall mit einem Teilstaat innerhalb einer Konföderation und im besten mit Unabhängigkeit. Die Frage ist nur, wird die Mandatsmacht bereit sein, einen Teilungsplan der UNO in die Wirklichkeit umzusetzen? Ich bin für 4 Tage nach London abkommandiert, um die Haltung der britischen Regierung zu sondieren. Unser Sitzkrieg in den Restaurants ist zu Ende. Die Empfehlungen der Kommission stehen noch nicht fest, aber alle Beteiligten beginnen schon neue Stellungen zu beziehen. Auch das höhere arabische Komitee hat neue Anweisungen aus Kairo erhalten. Wir sollen uns inoffiziell mit dem britischen Vertreter hier in Genf treffen, mit Donald McGillivray, der 14 Jahre lang britischer Distriktgouverneur in Palästina war. Vor meinem Treffen mit Harold Bealey hat die zionistische Exekutive in London getagt. Trotz der historischen Chance, die uns in Genf geboten wird, sind die Herren völlig uneins. Ben-Gurion will, dass wir nicht nur einen jüdischen Staat in den Teilen fordern, in denen wir reif sind, sondern unsere Ansprüche auch auf den Rest Palästinas beibehalten. Die arabischen Gebiete sollten unter ein internationales Regime gestellt werden, bis auch dieser Teil reif ist, wie er sich ausdrückt. Goldman hält das für unrealistisch. Keine internationale Macht werde bereit sein, für uns die Stellung zu halten, bis wir eine jüdische Mehrheit in ganz Palästina erreicht haben. Goldman denkt, dass wir jetzt um die bestmöglichen Grenzen für unseren Teilstaat kämpfen müssen. Zwei Anwesende drängten uns, eine Ausweitung des Konflikts und einen Krieg mit den Arabern unbedingt zu vermeiden. Am Schluss stimmte die Mehrheit für eine vage Formulierung. Nach außen hin werden wir unsere Ansprüche auf ganz Palästina aufrechterhalten, in privaten Gesprächen aber zu verstehen geben, dass wir eine Teilung als endgültige Lösung akzeptieren würden. Ben-Gurion enthielt sich der Stimme. Mit dieser Nachricht wurde ich zu Bevins Rasputin Harold Beely geschickt. Wir haben uns mit McGillivray in seinem Hotel getroffen und ihm unsere offizielle Position mitgeteilt. Der Mufti werde jede Lösung ablehnen, in der Palästina nicht im Ganzen oder zum übergroßen Teil unter arabische Souveränität komme. Jede andere Lösung träfe auf totalen Widerstand und eine offene Rebellion wäre nicht zu verhindern. Al-Alami, der ein enger Vertrauter des Mufti war, teilte McGillivray dann seine persönliche Meinung mit. Der Mufti werde eine Teilung akzeptieren, wenn er zuvor die Bestätigung als Oberhaupt des arabischen Staates erhalte. Harold Beely ließ mich erst gar nicht zu Wort kommen. Wir sollten uns keine Illusionen über einen jüdischen Staat machen. Was auch immer die Kommission beschließen werde, eine Zweidrittelmehrheit in der Vollversammlung zugunsten einer Teilung sei äußerst unwahrscheinlich. McGillivray bedauerte die intolerante Haltung der arabischen Staaten. Vor der Kommission hätten die arabischen Sprecher keinen Zweifel darüber gelassen, wie es den Juden in einem arabischen Palästina ergehen werde. Der jüdische Charakter der von Juden geschaffenen Einrichtungen, der Krankenkassen, Gewerkschaften, des Schul- und Gesundheitssystems, selbst des öffentlichen Verkehrsnetzes, solle völlig getilgt und Arabisch die alleinige Amts- und Unterrichtssprache werden. McGillivray glaubt, dass die Kommission bei diesen Aussichten keine andere Wahl habe, als einen unabhängigen jüdischen Staat zu empfehlen. Dann fragte mich Beely ohne Umschweife, ob wir geheime Gespräche mit König Abdullah führten. Dass England darüber informiert ist, überrascht mich nicht. Aber ich bin sicher, dass er mir die Frage nicht gestellt hat, um eine ehrliche Antwort zu bekommen. Wahrscheinlich will uns die britische Regierung ermuntern, den Konflikt hinter den Kulissen zu lösen. Nach unserem Treffen mit McGillivray kam es bei uns zu einer heftigen Diskussion. Einige von uns fragen sich, wie lange unsere völlige Zurückweisung jüdischer Ansprüche in Palästina noch von Nutzen ist. Wir setzten alles aufs Spiel und könnten am Ende viel weniger bekommen, als wir jetzt haben. Oder ganz leer ausgehen. Einige von uns sind mit der Botschaft des Mufti unzufrieden und verdächtigen ihn, zugunsten persönlicher Interessen, die Interessen unserer Bevölkerung zu vernachlässigen. Als wir in der Tür standen, gab mir Beely die neuesten Nachrichten aus Genf bekannt. McGillivray, der britische Verbindungsoffizier in Genf, habe vom Großmufti Anzeichen dafür erhalten, dass er eine Teilung unter der Bedingung akzeptieren würde, die Kontrolle über das arabische Teilgebiet zu erhalten. Beely fügte gleich hinzu, die britische Regierung sei daran nicht interessiert. Sie werde sich nicht mit dem Mufti einlassen. Dann wäre Abdullah schon ein besserer Gesprächspartner. Die Diskussion macht deutlich, dass die Mitglieder unseres Komitees heute viel besorgter sind als noch vor einigen Wochen. Die jetzige Lage ist durch die Sympathien der Welt für die Juden bestimmt. Nach meiner Unterredung mit Beely war ich viel zu aufgeregt, um ins Hotel zurückzukehren. Ich rief zwei unserer hiesigen Freunde an, Richard Crossman und Harold Lusky, die als Labour-Abgeordnete im Unterhaus sitzen. Ich berichtete ihnen über die Lage in Genf und meine Gespräche im Außenministerium. Dann platzte Crossman mit einer Mitteilung heraus, die Beelys Frage in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Crossman hat von einem Mitarbeiter Bevins Folgendes gehört. Vor einigen Tagen, am 25. Juli, erhielt London eine Nachricht aus Amman. Der jordanische König Abdullah lässt darin London wissen, dass er seine eigentliche Haltung in der Palästina-Frage aus politischen und taktischen Gründen bisher nicht darlegen konnte. Er habe den Teilungsvorschlag nicht öffentlich unterstützen können, während die anderen arabischen Länder so vehement dagegen kämpften. Seine Ansicht und die seiner Regierung hingegen sei, dass eine Teilung die einzige realistische Lösung darstelle. Sollte der Teilungsplan angenommen werden, sei er, Abdullah, bereit, der Teilung seine Unterstützung zu geben und alle arabischen Teile Palästinas oder zumindest alle die, die ihm angeboten werden, seinem Königreich anzugliedern. Meine beiden Freunde waren so begeistert von dieser Entwicklung, dass ich keine große Mühe hatte, mich ebenso überrascht zu zeigen. Unsere geheimen Gespräche mit Abdullah über eine Aufteilung des Landes stellen ein so großes Wagnis dar, dass ein Bekanntwerden zum jetzigen Zeitpunkt den Fall Abdullahs und das Ende unserer Hoffnungen auf einen eigenen Staat bedeuten würde. Die UN-Sonderkommission für Palästina wird der Vollversammlung eine Teilung des Landes empfehlen. Darauf haben meine 10 Kollegen und ich uns geeinigt. Über die Details allerdings herrscht keine Einigkeit. Sir Abdur, Nasrallah Entesam und Simic halten an der Idee eines gemeinsamen Staates fest. Meinem Eindruck nach glauben sie genauso wenig an die Chancen dieser Lösung wie wir. Aber die Instruktionen ihrer Regierungen lauten offenbar, egal ob es funktioniert oder nicht, wir dürfen die arabischen Länder nicht vor den Kopf stoßen. Die anderen haben beschlossen, einen ehrlichen, praktikablen Teilungsplan auszuarbeiten. Soweit ich weiß, ist dies der erste Fall in der Geschichte, dass eine Kommission bis in die allerkleinsten Details festlegen will, wie zwei neue Staaten auszusehen haben. Nur so können wir beide Seiten dazu bringen, den Kompromiss als fair anzunehmen und am Ende zu einer friedlichen Koexistenz zu gelangen. Die Ironie, ja die Tragik der Stunde ist vielen hier in Genf bewusst. Eine internationale Kommission ist dabei, als einzige mögliche Lösung eine Teilung vorzuschlagen. Zwei Schlüsselfiguren auf der arabischen Seite, König Abdullah und der Großmufti, sind bereit, diese Lösung anzunehmen. Aber sie wagen es nicht, ihre Meinung öffentlich zuzugeben. Die arabischen Länder haben sich inzwischen darauf versteift, nichts anderes als ein rein arabisches Palästina zu akzeptieren. Sie wiegeln die Massen auf gegen die Teilung. Sie drohen London und Washington mit Konsequenzen. Wir haben uns in drei Gruppen geteilt. Eine versucht, die Grenzen zu ziehen. Eine fast unmögliche Aufgabe, weil die beiden Bevölkerungsgruppen so dicht aufeinander leben. Die zweite legt die Organisation der beiden Staaten fest, die Teilungsprozedur und die Übergangsregelungen. Die dritte Gruppe besteht aus den drei Herren, die gegen zwei unabhängige Staaten sind. Sie wollen der Vollversammlung einen Minderheitsplan vorlegen, der die Schaffung arabischer und jüdischer Kantone innerhalb eines einzigen Staates vorsieht. Seit einigen Tagen unterhalten wir einen Pendeldienst im Völkerbundpalast. Horowitz und ich pendeln von Tür zu Tür, fangen die Kommissionsmitglieder ab auf dem Weg in die Kantine oder in ihr Büro. In den Geschichtsbüchern wird einmal stehen: Über die Zukunft Jerusalems wurde in den marmornen Hallen der Waschräume verhandelt. Wir müssen Lösungen für die vier Hauptprobleme finden. Jerusalem, Galiläa, die Negev-Wüste und für die Nachbarstädte Tel Aviv und Jaffa. Tel Aviv ist eine rein jüdische Stadt, die vor einigen Jahrzehnten als Vorort des arabischen Jaffa entstanden ist. Jaffa ist die wichtigste arabische Stadt am Mittelmeer und hat fast 70.000 Einwohner. Das angrenzende Tel Aviv ist inzwischen auf über 200.000 Einwohner angewachsen. Jaffa muss selbstverständlich zum arabischen Staat gehören, Tel Aviv selbstverständlich zum jüdischen. Aber wenn der arabische Staat bis nach Jaffa reicht, wird Tel Aviv zur Enklave. Wenn wir die Grenzen des jüdischen Staates um Tel Aviv herumziehen, wird Jaffa zur Enklave. In den meisten Gebieten ist die Grenzziehung einfach. Entlang der Küste von Jaffa im Süden bis Haifa im Norden ist alles jüdisch. In Galiläa gehört der Osten uns und der Westen den Arabern. Im Süden haben wir Anspruch auf die Negev-Wüste erhoben. Noch wohnen hier keine Juden, aber ein ökonomisch lebensfähiger Staat braucht Raum für zukünftige Einwanderer. Über Jerusalem sind wir uns auch nicht einig. 5 von uns wollen Jerusalem und die Vororte als unabhängiges Gebiet konstituieren. Damit würden wir das Land nicht in 2, sondern in 3 Staaten teilen. Unsere Föderalisten halten es nicht für nötig, dass in einem Einheitsstaat Jerusalem einen besonderen Status erhält. 2 Mitglieder, die Vertreter der Tschechoslowakei und von Uruguay, wollen nur die Jerusalemer Altstadt mit den heiligen Städten unter internationale Aufsicht stellen. Ich habe nichts gegen die eine oder die andere Lösung, aber den 5 Befürwortern eines unabhängigen Jerusalemer Gebiets fehlt eine Stimme zur Mehrheit, während die Vertreter der Tschechoslowakei und von Uruguay ohnehin unterliegen werden. Ich habe mich vorerst auf ihre Seite geschlagen, damit ich später von der Mehrheit Konzessionen verlangen kann, wenn es um Grenzen geht, die mir wichtiger erscheinen. Wir sind Zeugen eines amüsanten Spektakels. Eine Gruppe von älteren Herren, die den Sommer am Genfer See verbringt, zieht Grenzen, schiebt Bevölkerungsteile hin und her, verteilt Industrie- und landwirtschaftliche Flächen, zeichnet Seehäfen, Flughäfen, Verbindungsstraßen ein. Galiläa hat eine große arabische, eine kleine jüdische Bevölkerung und das meiste fruchtbare Land. Die Juden haben dort ihre produktivsten Siedlungen. Mein schwedischer Kollege Sandström will ganz Galiläa dem arabischen Staat zuschlagen. Er stelle für die Araber die einzige Möglichkeit zukünftiger Entwicklung dar. Im Tausch dafür will er den westlichen Negev an die Juden geben. Wenn aber Galiläa an die Araber geht, werden die Juden ihre großen Investitionen in den galiläischen Küstenstreifen nördlich von Haifa verlieren, im Austausch für unfruchtbares Land im Süden, das erst erschlossen werden muss. Von unseren muslimischen Freunden in der Kommission haben wir gerade gehört, dass Jaffa verloren ist, eine Stadt von 70.000 Arabern, die jetzt zum jüdischen Staat gehören soll. Wir sind bereit, uns auf einen Kompromiss über Jerusalem einzulassen. Wenn Jerusalem zur internationalen Enklave wird und wir unsere Ansprüche auf unsere älteste und heiligste Stadt aufgeben, müssen wir mit einem Zugang zum Roten Meer entschädigt werden. In der Negev-Wüste leben hauptsächlich Beduinen. Die einzige Stadt dort ist arabisch. Welche Ansprüche diese europäischen Juden auf unsere Wüste haben, ist rätselhaft. Schon hören wir Vorwürfe, dass die Grenzen ein himmelschreiendes Unrecht sind und alleine von Befürwortern der Teilung gezogen werden. Unsere Antwort ist, die arabische Seite hat sich selbst der Gelegenheit beraubt, Einfluss auf das zukünftige Aussehen ihres Staates zu nehmen. Heute am 28. August, zwei Tage vor dem Ablieferungstermin für unseren Bericht, ist unsere Kommission festgefahren. Wir können uns nicht auf die Grenzen einigen. Welches Schauspiel werden wir der Vollversammlung bieten? Da haben wir zuerst einen Minderheitsplan Indiens, Persiens und Jugoslawiens. Dann haben wir ein Land, Australien, das sich ganz enthält. Und schließlich einen Teilungsplan der acht übrigen Länder, die mit sechs verschiedenen Landkarten erscheinen werden, weil über die Grenzen keine Einigkeit herrschte. Wer wird uns ernst nehmen? 4 Monate Arbeit umsonst. Die Optimisten unter uns scheinen recht zu behalten. Die Kommission hat eine falsche Strategie verfolgt. Über alles verhandelt, worüber Einigung erzielt werden konnte, und die strittigen Fragen für den Schluss gelassen. Ich habe meine Kollegen dazu aufgerufen, die nächsten 48 Stunden ohne Pause an einer Lösung zu arbeiten. Wir können nicht mit leeren Händen nach New York zurückkehren. Niemand weiß, wie die Sache ausgeht. In den letzten Tagen hat sich die Kommission in ihren Büros verbarrikadiert und kein Wort nach draußen gelassen. Jetzt, kurz vor Ablauf der Frist, haben wir uns im Völkerbundpalast versammelt und laufen ziellos in den leeren Gängen umher, ohne zu wissen, ob heute Nacht noch die Entscheidung fällt. Kurz vor Mitternacht haben wir uns vor die Tür des Sitzungssaals gestellt und warten. Endlich öffnet sich die Tür und ein Mitglied der Kommission erscheint. Als er Horowitz und mich erblickt, beginnt er zu lächeln und ruft uns zu: Aha, die werdenden Väter. Am 31. August 1947, kurz vor Mitternacht, haben die 11 Mitglieder der UN-Sonderkommission feierlich ihre Unterschrift unter einen Bericht gesetzt mit dem Titel »Empfehlungen für eine zukünftige politische Ordnung in Palästina«. Unsere Arbeit ist getan. Wir unterzeichneten in alphabetischer Reihenfolge. Als letzter unterschrieb Wladimir Simic aus Jugoslawien. Die Uhr an der Wand zeigte 23.55 Uhr, 5 Minuten vor Ablauf der von der Vollversammlung gesetzten Frist. Um 5 Minuten nach Mitternacht, am 1. September, werden wir in den Sitzungssaal gebeten. Der Vorsitzende teilt die Berichte aus. Ein Mitglied, Australien, hat sich enthalten. 3 Mitglieder empfehlen in einem Minderheitsplan die Errichtung eines föderativen, binationalen Staates. Eine Mehrheit von 7 Mitgliedern empfiehlt die Errichtung eines unabhängigen jüdischen Staates, eines unabhängigen arabischen Staates und die Schaffung eines selbstständigen Gebietes um Jerusalem unter der Verwaltung der Vereinten Nationen. Der jüdische Staat soll die Negev-Wüste erhalten, die Küste inklusive Jaffa und das östliche Galiläa. Der wirkliche Wert dieser widersprüchlichen Empfehlungen wird sich erst herausstellen, wenn er in die harte Münze einer Abstimmung in der Vollversammlung umgesetzt wird. Die Entscheidung fällt nicht in Genf. Im Hotel öffneten wir eine Flasche Champagner und schickten Telegramme nach Jerusalem, London und New York. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass uns die Kommission so viel zugestehen wird. Am nächsten Tag fuhren wir nach Zürich, um Ben-Gurion zu unterrichten. Wir trafen ihn in schlechter Stimmung an. Ich begann, die Hauptpunkte des Berichts vorzulesen. Er schien nicht einmal zuzuhören und murmelte etwas über die Abweichler innerhalb der Bewegung. Da er uns offenbar keine Aufmerksamkeit schenkte, bewegten wir uns in Richtung Tür. »Was hast du da gesagt?« rief er plötzlich hinter uns her. »Ein jüdischer Staat mit dem Negev? Warum hast du das nicht gleich gesagt?« Als wir die Details bekannt gaben, die Abtrennung von Jerusalem, der Ausschluss vieler Siedlungen im westlichen Galiläa, meinte einer unserer älteren Kollegen: »Die ganze Sache ist ein Albtraum.« Daraufhin Ben-Gurion: »Ich träume mein ganzes Leben davon, dass dieser Albtraum wahr wird.« Wir nehmen Abschied von Genf. Die meisten von uns stolz und bewegt davon, dass wir doch noch eine Lösung gefunden haben. In 2 Wochen werden wir uns auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans wiedersehen, in der politischen Arena, in der sich der Wert unserer Arbeit erst beweisen muss, in Flushing Meadow. Dritter Teil, Freitag, 28. November bis Samstag, 29. November 1947. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie noch einmal zu unserer Live-Sendung aus Flushing Meadow. Die Vollversammlung ist um 13:30 in die Mittagspause gegangen und wird in wenigen Minuten ihre Sitzung fortsetzen. Der Saal unter mir ist bis auf die letzten Plätze gefüllt. Entlang den Wänden dieses riesigen Stadions stehen überall Menschen. Auf der Pressetribüne hier oben sind Reporter aus ganz Amerika, aus der ganzen Welt versammelt, um über die letzte Runde dieses dramatischen Ereignisses, dieser wichtigsten Entscheidung in der Geschichte der Vereinten Nationen zu berichten. Die Abstimmung über die Zukunft Palästinas, die heute stattfindet, wird in die ganze Welt übertragen, wo die Menschen und nicht nur Araber und Juden, wie Sie, meine Damen und Herren, gebannt. Gerade kommt der Vorsitzende der Vollversammlung herein, der Brasilianer Aranha, und geht zum Mikrofon. I declare open the 126th plenary meeting of the General Assembly. Today, we continue our consideration of the report of the ad hoc committee on the Palestinian problem. The delegates must have the best possible condition to give proper consideration to the... Auf meiner Liste steht als nächster Redner Sir Mohammed Zafrullah Khan, der pakistanische Außenminister, der im Namen der arabischen und islamischen Länder sprechen wird. Sir Mohammed ist offenbar noch nicht im Saal. Der Vorsitzende hat das Publikum soeben ermahnt, nicht mit Beifall zu reagieren, nicht wie heute Morgen die Sprecher immer wieder auszupfeifen wie bei einem Fußballspiel. Während wir warten, blicken wir noch einmal zurück auf die letzten Tage. Am Dienstag fand die Abstimmung im Ad-hoc-Ausschuss statt. 25 Länder haben dort für die Teilung gestimmt, 13 dagegen und 17 haben sich enthalten. Für die zionistische Seite ein schlechtes Ergebnis. Nur 25 der 55 Mitgliedsländer haben sich für einen jüdischen Staat ausgesprochen. Im Ausschuss war nur eine einfache Mehrheit nötig. Aber hier in der Vollversammlung muss eine Zweidrittelmehrheit gefunden werden. Everett, der stellvertretende Vorsitzende, ist gerade vom Podium herunter in den Saal gegangen und berät sich mit einigen Delegierten. Am Mittwoch begann die Aussprache in der Vollversammlung. Die arabischen Länder, offenbar ermutigt durch das Ergebnis vom Vorabend, drängten auf eine sofortige Abstimmung. Aber durch die Verzögerungstaktik der Länder, die die zionistische Sache unterstützen und 10 Redner aufstellten, lief die Debatte bis in den Abend. Dem Vorsitzenden blieb nichts anderes übrig, als zu vertagen. Am Donnerstag war Erntedankfest und heute Morgen schien es, als ob beide Seiten ihre Taktik geändert hätten. Offenbar ist es den Zionisten während des Feiertages gelungen, einige der 17 Länder, die sich enthalten haben, Frankreich, Belgien, die Niederlande, auf ihre Seite zu ziehen. Denn heute Morgen drängten die pro-zionistischen Länder auf eine sofortige Abstimmung und die arabischen Länder forderten einen Aufschub, um in letzter Minute noch nach einem Kompromiss zu suchen. Es ist durchaus möglich, dass die Abwesenheit des pakistanischen Außenministers in diesem Moment... Ich sehe gerade, dass der französische Delegierte Monsieur Parodi zusammen mit Everett auf das Podium kommt. Now I call on the delegate of France. Monsieur le Président, Messieurs, dans la difficile question que le Royaume-Uni a mise entre nos mains au printemps dernier, mon pays a des raisons particulières de bien comprendre les deux points de vue qui sont en présence. Parodi spielt auf die arabische Bevölkerung in den französischen Kolonien an. Die Frage, die ich Ihnen finalement vous soumettre, serait de ne pas prendre notre décision aujourd'hui même, d'ajourner le vote pour une très courte période et de demander et de donner le temps nécessaire pour que si les formules de bonne volonté et d'accord que nous avons entendu ce matin sont susceptibles de se préciser. Je souhaiterais que nous prenions le temps de laisser aux délégations qui pourraient avoir à le faire à apporter ces précisions. Monsieur Parodi, si votre proposition c'est d'ajournement de débat, Dans ces cas, la présidence serait forcée de mettre en discussion votre proposition. On aura deux orateurs d'un côté et de l'autre et l'Assemblée doit décider sur ça. Was für eine Überraschung! Was für ein Drama! Der Antrag auf Vertagung für 24 Stunden, den Monsieur Parodi gestellt hat, kommt völlig unerwartet. Offenbar haben die arabischen Länder großen Druck auf Paris ausgeübt. Ein Antrag zur Tagesordnung muss sofort behandelt werden. Ça c'est à vous, Monsieur Parodi, de décider. C'est pas à moi. In accord with the Rule 72, the President shall take the sense of the General Assembly on a motion. Like this, but it's too difficult because I can't say really which is the opinion of the assembly. And I think the best way and the fair way is just to put the French proposal on vote. Those who are in favor of the adjournment for 24 hours proposed by France, please raise their hands. Viele, viele Delegierte haben die Hand gehoben. Das Publikum hält den Atem an. Die Delegierten der arabischen Länder und die meisten europäischen haben ihre Hand gehoben. Eine Mehrheit für die Vertagung wäre eine Niederlage für die Zionisten. Ein schlechtes Vorzeichen für die Schlussabstimmung. Viele Delegierte heben die Hand, stimmen dagegen. Dieser Antrag Frankreichs ist völlig unerwartet. Die arabischen Länder hoffen offenbar, dass sie in den nächsten 24 Stunden die zwei oder drei Stimmen finden werden, die eine Teilung Palästinas noch verhindern können. Die Spannung wächst. Die Stimmen sind jetzt gezählt. Die Zettel mit den Ergebnissen werden auf das Podium gereicht. The session is adjourned until 4 o'clock tomorrow. By 25 in favor of adjournment and 15 against. Ein unerwartetes, ein schnelles, ein unglaubliches Ende dieser Sitzung. Das Publikum ist stumm vor Überraschung. Die Delegierten erheben sich und beginnen, den Saal zu verlassen. Meine Damen und Herren, es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich von Ihnen zu verabschieden aus Flushing Meadow nach diesem abrupten Ende und zu hoffen, dass Sie sich morgen um 4 Uhr wieder einschalten werden zu dieser außerordentlich spannenden, unberechenbaren Sitzung der zweiten Vollversammlung der Vereinten Nationen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Live-Sendung. Diejenigen, die gestern nicht dabei waren, werden heute Morgen in den Zeitungen gelesen haben, was gestern hier geschehen ist. Die Vollversammlung hat sich völlig unerwartet um 24 Stunden vertagt, um den beiden Seiten Gelegenheit zu geben, nach einem Kompromiss zu suchen. Heute früh standen schon tausende Menschen vor den Toren des Stadions, um einen Platz zu bekommen. Drinnen herrschte fieberhafte Tätigkeit. Die Reporter wurden von den Delegierten, den sonst so zurückhaltenden Delegierten, mit Gerüchten überhäuft, mit Kommentaren und Erklärungen. Offensichtlich hat hier in New York gestern Abend und heute Morgen eine Jagd auf Stimmen stattgefunden, die viele Diplomaten empört hat. Stimmen sollen gekauft worden sein, von der einen oder anderen Seite, mit großen Summen, Versprechungen gemacht, Drohungen ausgestoßen. Der Vorsitzende Aranha hat soeben Platz genommen. I declare open the 128th plenary meeting of the General Assembly. Yesterday, as you recall, we voted to adjourn the consideration of the question before us for 24 hours. This delay was provided in order to make it possible. Die Abstimmung wurde verschoben, um in letzter Minute Verhandlungen zu ermöglichen. Aber wie wir wissen, ging es in erster Linie um den Zeitgewinn. Die Frage ist jetzt, haben Verhandlungen wirklich stattgefunden? Der Vorsitzende fragt nun, ob Ergebnisse vorliegen. Er wartet auf Wortmeldungen. Aber keiner der Delegierten reagiert. If there was no agreement between the parties We shall proceed to vote. Ein Delegierter hebt die Hand. I call on the delegate of Liban. Offenbar hat es doch Verhandlungen gegeben. Monsieur le Président, Messieurs, l'honorable délégué de la France, au cours de ses déclarations d'hier et en conclusion de ses déclarations, a demandé un renvoi de 24 heures afin de voir si d'un côté ou d'un autre, ou du côté arabe plus précisément, il y avait une tendance à considérer la possibilité d'une conciliation. Gerade erhalten wir auf der Pressetribüne einige hektografierte Seiten mit einem Plan der libanesischen Delegation. Einem Plan bestehend aus 6 Punkten, der einen kantonalen Staat vorschlägt, einen binationalen föderativen Staat, also keine Teilung. Diesen Vorschlag, meine Damen und Herren, hat es schon gegeben als Minderheitsplan der UN-Sonderkommission. Er wurde im Ausschuss abgelehnt von einer Mehrheit. Der Leiter der amerikanischen Delegation, Herschel Johnson, kommt jetzt auf das Podium und geht zum Mikrofon. Johnson scheint sehr erregt. Mr. President and fellow delegates, I respectfully submit that the conditions outlined by the representative of France have not been fulfilled. We have instead heard a declaration by the honorable representative of the Lebanon in which he resurrects the recommendations almost in toto of the minority report of the UNSCOP, which was that report having been decisively rejected by the ad hoc committee on Palestine. No conciliatory offer is now before this assembly. I respectfully submit, Mr. President, that we should proceed to the vote. Der amerikanische Delegierte hat das Offensichtliche festgestellt. Es gibt keine Schlichtungsvorschläge. Der Plan des Libanon ist ein erneuter Versuch, Zeit zu gewinnen. We will proceed the roll call. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no, and the abstainers always they know what to say. Der Moment ist gekommen. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. Belgien hat für Bolivia, die Teilung gestimmt. Im Ausschuss, yes, hat sich Belgien noch enthalten. Brazil, yes. Belarus, yes. Canada, yes. Chile, abstention. Chile enthält sich. Die China, Zionisten haben eine Stimme verloren. Abstention. Colombia, abstention. Costa Rica, yes. Cuba, no. Czechoslovakia, yes. Denmark, yes. Dominican Republic, yes. Ecuador, yes. Egypt, no. Soweit keine Überraschungen. El Salvador, abstention. Ethiopia, abstain. France, yes. Applaus für Frankreich, das sich zuerst enthalten hat und jetzt für den jüdischen Staat stimmt. I call on the public, and I hope that you will not have any interference on the voting on the debate. I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decisions. Greece, no. Griechenland, ein überraschendes Nein. Yes. Haiti, yes. Haiti, ein erklärter Gegner der Teilung, soll einen großen Betrag erhalten haben für diese Ja-Stimme. Yes. India, no. Iran, no. Iraq? No. Lebanon? No. Liberia? Yes. Liberia ist den Gerüchten zufolge von Harvey Firestone, dem Reifenhersteller, unter Druck gesetzt worden. Liberia produziert Gummi. Netherlands? Yes. New Zealand? Yes. Nicaragua? Yes. Norway? Yes. Pakistan? No. Luxemburg, die Panama? Niederlande und Neuseeland, yes, haben ihr Votum geändert. Von Enthaltung zu Ja. Yes. Peru? Yes. Philippines? Yes. Die Philippinen und Paraguay waren bei der letzten Abstimmung abwesend. Yes. Saudi Arabia? No. Siam? Absent. Der Vertreter Siams ist abwesend. Die arabische Seite hat eine Stimme verloren. Yes. Syria? No. Turkey? No. Ukraine? Yes. South Africa? Yes. Soviet Union? Yes. The United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. Uruguay? Yes. Venezuela? Yes. Yemen? No. Yugoslavia? Abstain. Die Sowjetunion hat mit Ja gestimmt. Die Abstimmung ist zu Ende. Die Stimmen werden jetzt gezählt. Auch auf der Pressetribüne. Die Spannung steigt. Aber noch hat niemand ausgerechnet, hier unter meinen Kollegen, ob eine Zweidrittelmehrheit erreicht ist. Ob die Vollversammlung sich für eine Teilung Palästinas ausspricht, für die Errichtung eines jüdischen Staates oder dagegen. Auf dem Podium wird noch gezählt. Und jetzt erhält der Vorsitzende das Ergebnis. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört und hören es, der Teilungsplan ist angenommen. Die Vereinten Nationen haben sich für die Schaffung eines jüdischen Staates ausgesprochen, mit einer Zweidrittelmehrheit plus 2 Stimmen, ein sehr knappes Ergebnis. Was wird diese Entscheidung bringen? Wird Palästina jetzt Frieden bekommen oder Krieg, wie viele hier gewarnt haben? Eine historische Abstimmung, meine Damen und Herren. Ein historischer Entschluss. Versorgt nicht jeden, ihnen seid sie Frieden, als ihn sehr zu, es will nehmen an Eck, als Gott wird geben, und will mir der Leben, weil mir alle jeden kann Arzis Rula weg. Amerika hat erklärt, sie macht die Welt bekannt, als England mis abgeben, die Jiden des ganze Land. Mit tanzt in alle Gassen, oi in die Stieber ist Freilach, als England schraubt sich hinter auf dem neuen Jura Meilach. Flushing Meadow. Hörspiel von Daniel Zill Brecher. Es sprachen Abba Christian Berkel, Garcia Reinhard Virchow, Henry Hans Diehl. Und als Reporter hörten Sie Erwin Schastock. Dramaturgie Stefanie Hoster. Ton Martin Eichberg. Regieassistenz Irene Fischer. Regie Alexander Schumacher. Eine Gemeinschaftsproduktion von Deutschlandradio Berlin mit dem Saarländischen Rundfunk 1997. Darf zu kämpfen, stark zu kämpfen. Och jag där arbetar som ni schleiden neun, mit tur nit schweigen, nur hacken scheiben. Och wenn der Erschkringer kringa sticken,